Yeah. Say it. Yeah. Yeah. Ich baller meine Zeilen und bin immer noch fresher als deine ganze Crew. Ratter den Jockel rein, ficke dich weg, denn du weißt, ich bin viel zu smooth. Immer noch viel zu gut für die Szene, ficke dich weg, ficke dein Leben. Say it, dieser Rapper wird dir alles nehmen. Engel mit der AK ist mein Lebenswerk. 21 Jahre, doch du siehst, wie der Knick mit dem Bett durch deine Gegend fährt. Sich ein paar geile Mädels klärt, mit Dauergrinsen dann aus deiner Gegend fährt. Mein Leben ist nicht lebenswert, yeah. Auf meinen Kicks sind mehr Chicks als in der Playboy-Mansion. Das sind Say it und Kollege, Playboy-Mansion. Wir ballern dich weg mit Handschusswaffen. Rapper wollen biten, ich lass Rapper biten per Kampf und Staffel. Wir sind fresher, hundertmal besser als der Rest. Deine Schwester tätowiert sich meine Zeilen, als wär ich Casper. Messerstecher, Stresser, Verbrecher machen auf Tester. Renn mal besser weg, da ich zerfetz Rapper per Tech oder Beretta. Komm im Bugatti, spring auf Massephase ins Wasser bei der Poolparty. Und erzeug mit Tsunami, hör mal bitte zu, Shadi. Ich komme mit Zähne, der war früher nur der Bengel. Mit der Beyblade und der Engel mit der Engel. Sogar meine Feinde feiern mich. Meine Feinde feiern mich, yeah. Sogar meine Feinde feiern mich. Sogar meine Feinde feiern mich. Meine Feinde feiern mich, yeah. Ey, sogar meine Feinde feiern mich. Sogar meine Feinde feiern mich. Meine Feinde feiern mich. Meine Feinde feiern mich. Meine Feinde feiern mich. Sogar meine Feinde feiern mich. Yeah. Sogar meine Feinde feiern mich.